Die Maßnahmengesellschaft für Menschenrechte in Südkorea veröffentlichte am 17. April einen ausführlichen Bericht mit dem Titel »Die großen Mörder, die für die Katastrophe vom Schiff Sewol verantwortlich sind, werden hart bestraft.« Im Bericht wurden in Zusammenhang damit, dass es seit der großen Katastrophe vom Schiff Sewol in Südkorea, die die Welt in Schrecken versetzte, 3 Jahre vergangen sind, die Gemeinheit, Niederträchtigkeit und Unsittlichkeit der Landesverräterin Park Geun-hye und des konservativen Regimes, Schar der Bestien in Menschengestalten, erneut vor aller Welt entlarvt.